Ja, herzlich willkommen zum neuen Podcast Zwei außer Rand und Band. Mein Name ist Nille, an meiner Seite sitzt Baba. Moin. Ja, wir haben jetzt so ein neues Podcast-Projekt gestartet. Das ist quasi unsere allererste Aufnahme hier. Und ja, ich denke, wir werden ein bisschen schnacken. Wir haben ein paar interessante Themen und da wollen wir auch gleich losstarten. Ja, letzte Woche ist The Daily rausgekommen. Das tägliche Magazin oder Zeitung, wie man will, von Rupert Murdoch, dem Medienmongol. Und im Prinzip ist es eine Zeitung fürs iPad, bis jetzt nur fürs iPad, die tägliche News erneuert werden. Und ja, sie sieht interessant aus. Ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich auch, konntest wahrscheinlich auch nicht ansehen. Ich weiß gar nicht, ob man sie in Deutschland kaufen kann. Ich habe leider kein iPad, deswegen. Aber sie sieht auf jeden Fall interessant aus. Also die Artikel sehen recht ansprechend aus und auch diese Interaktionen, die zum Teil irgendwie, das zum Beispiel so das Kreuzworträtsel oder Sudoku, das mir in Game Center eingespeist. Und auch so hier diese Sachen zum Teil, was beim Football anbelangt, Statistiken und sowas, sehen auf jeden Fall ansprechend aus. Ja, ich habe auch einige Bilder davon gesehen und also ist echt, also wenn das so umgesetzt ist, echt cool gemacht. Nachteil ist, also kostet eine Weekly Subscription, kostet circa $1 pro Woche. Yearly Subscription wäre insgesamt $40. Also für eine Zeitung auch vernünftiger Preis, denke ich. Ja, wenn man das mal mit einem normalen Abo vergleicht von einer Zeitung, wird man wahrscheinlich günstiger fahren. Was kauft man hier, bezahlt man hier für eine Hatz? Eine Hatz, die kostet also über 1,50. Ja. Also ja. an die 2 Euro ran, eine normale Hannoversche Allgemeine Zeitung. Also Preis ist auf jeden Fall okay. Ja, nur man muss mal unterscheiden, ob man ein Papiermedium bekommt oder halt ein elektronisches. Ne? Ja, aber ich würde mir zum Beispiel keine Zeitung aus Papier mehr kaufen. Hm. Ja. Ist halt, weiß nicht, ist ja auch halt eine Frage, wie man das möchte. Der eine möchte halt morgens bei seinem Kaffee seine normale handelsübliche Zeitung lesen, aber vielleicht, wenn man das nicht ganz so konservativ sieht, kann man auch da mit dem iPad sitzen, oder? Ganz ehrlich, wenn ich ein iPad hätte, ich würde da morgens mit meinem iPad sitzen. Jo, klar. Ist vor allem auch einfach die, ich meine, gut, wenn du ein Abo hast, wirst du dir nach Hause gebracht, aber du musst halt trotzdem erstmal zum Briefkasten gehen, so wird automatisch in die App runtergeladen, du hast es sofort da. Wenn du morgens aufstehst, die Zeitung ist da. Ja, hat natürlich schon was, ne? Ja, ist geil. Was mich eher stört, ist, dass es nur täglich abgedatet wird. Das heißt, deswegen lese ich keine Zeitung, weil alles, was da drin steht, habe ich im Prinzip schon letzten Tag gelesen. Ja, ich frage mich auch, total geil, wenn man jetzt zum Supermarkt geht, um 17 Uhr kaufen teilweise Leute noch die Tageszeitung, die um 4 Uhr rausgekommen ist. Da denke ich mir auch, hallo Leute, kommt ihr klar? Das ist doch schon so alt. Das könnte ich gar nicht, ich könnte den Preis gar nicht mehr für mich verantworten, was ich da an alte News kaufe. Ja, also für mich ist halt schon morgens so, das sind alles für mich alles News von gestern, also wirklich von gestern. Und gerade im digitalen Medium, wo du durchs Internet die ganzen News kriegst, sehe ich ja, weiß ich nicht. Gut. Ist wahrscheinlich schon was anderes, wie jetzt zum Beispiel über Twitter. Also wenn man es so sieht, deswegen meine ich vorhin Magazin oder Newspaper, je nachdem, wie man es sehen will. Weil es sollen ja nicht nur Artikel sein, die einen informieren, sondern also die einen auf dem Laufenden halten, sondern einen richtig informieren. Es sind wirklich zum Teil ein paar Seiten lange, richtig ins Detail gehende, ein unterrichtende Artikel. Hm. Was anderes ist als ein paar Lines in der Bild oder sowas. Naja, ein paar Schlagzeilen. Ja, also. Als Satz verbunden und raus in den Äther, ne? Das ist schon was anderes, klar. Ich denke mal, sein Geld wird man auf jeden Fall rauskriegen, aber ist halt. Ja, man wird sehen, wie es angenommen wird. Na, hier in Deutschland gibt's sowas ja leider noch nicht so wirklich. Nee. Ich vergleiche das immer nur, so, wo du jetzt sagtest, so kurz ein paar Schlagwörter oder sowas, wenn irgendwie was gerade auf der Welt passiert und man geht auf Zeit Online, wird man darüber noch gar nichts finden, weil die Leute da erstmal anständig recherchieren und dann auch wirklich einen Artikel draus machen, der ein bisschen Inhalt hat. Und das halt dieses andere Konzept, ne? Vielleicht versuchen die das ja auch bei The Daily das so zu machen, halt Artikel, die nicht nur ein paar Informationen enthalten, sondern auch wirklich vielleicht noch recherchierte Meinungen. Ja, auf jeden Fall wird das so sein. Also man wird es nicht mit der, also es wird auf jeden Fall, also für mich ist es schon mehr ein tägliches Magazin als eine Zeitung wirklich. Also so sehe ich es auf jeden Fall. Was mich aber auch interessiert ist, als es bekannt gegeben wurde, ein Museum, was ich dazu sagen muss, was ich irgendwie, ich mag die Ironie da dran. Zeitung wurde im Museum vorgestellt. Wie, was für ein Museum denn? Ich weiß nicht mehr, ich weiß gar nicht mal, welchem Museum das war. Auf jeden Fall haben sie es in irgendeinem Museum vorgestellt, auf jeden Fall. Also, die Pressekonferenz war im Museum. Das ist ja richtig geil. Und, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das hier steht. Ich weiß es nicht. Aber, ja, vielleicht war diese Ironie ja gewollt. Ja, man mag sein, ich traue es dir nicht zu, aber... Nee, nicht wirklich, das wollte ich auch gerade sagen. Also ich habe gelacht, als ich es gesehen habe. Ja, es ist echt. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich gerade erzählen wollte. Ach ja, bei der Pressekonferenz hat Rupert Murdoch gesagt, die Erstellungskosten waren bei 30 Millionen, was schon mal nicht wenig ist. Nee, schon mal eine ordentliche Hausnummer. Und die wöchentlichen Kosten betragen 500.000 Euro. Dollar. Mhm. Wenn man das jetzt mal umrechnet, verdienen pro Tag $1 pro Subscriber. Apple wird, auch wenn es vielleicht nicht alle die vollen 30% sind, aber Apple wird auf jeden Fall davon von den Dollar noch ein bisschen was abzweigen. Ja, die haben ja diese Klausel da drin, ne, dass alle Sachen... Ja, also im Prinzip ist es 30%. Mhm. Im Prinzip nehmen sie bei alle Sachen, die durch den App Store oder iTunes verkauft werden, nehmen sie 30% ein. Es kann gut sein, dass sie, also gehe ich davon aus, dass dadurch, dass wirklich nur über ein iPad im Moment die Daily nur über ein iPad gibt und Apple ja auch mit den Daily zusammengearbeitet hat, dass es nicht die vollen 30% sein werden. Aber trotzdem werden die da noch was abziehen. Ja, klar. Das heißt, also für mich heißt das schon mal, dass um die wöchentlichen Ausgaben wieder reinzubekommen, müssten sie wahrscheinlich um die 750.000 Subscriber haben, wöchentlich. Hm. Und das war ein Gerät, wo weltweit 10 Millionen Geräte verkauft wurden. Na, das ist schwierig. Da muss man erstmal drauf kommen, auf die 750.000. Und dann wollen sie wahrscheinlich auch die 30 Millionen wieder einnehmen, aber ist halt, weiß nicht. Klar wird es irgendwann auch für Android rauskommen. Mhm. Und der iPad wird immer weiter verkauft. Gerade jetzt, wenn ein iPad 2 rauskommen wird, werden garantiert nochmal einige Geräte verkauft werden. Aber also jetzt für den Anfang ist es... Das muss also man erstmal umsetzen, ne? Respektvoll, also das ist kein geringes Ziel, ne? Nee, das ist schon echt... Ja gut, wie du schon sagtest, wenn sowas auch über Android laufen würde, ich weiß ja jetzt nicht, wenn jetzt da einige Android-Tablets kommen. Also, das können sie sich nicht leisten, das nicht überall rauszubringen. Ja. Aber davon abgesehen. Nur interessanter war auch, wo Rupert Murdoch selber gesagt hat, bei der Pressekonferenz, dass der iPad das Gerät des letzten, dieses und des nächsten Jahres ist. Man weiß jetzt natürlich nicht, wie er es gemeint hat, ob es vertraglich gemeint ist, oder einfach nur, weil er meint, ist ein geiles Gerät, hat letztes Jahr Schlagzeilen gehabt, wird dieses Jahr Schlagzeilen haben und nächstes Jahr auch noch, weiß ich nicht. Hm. Aber wenn es jetzt vertraglich ist, heißt es, dass auf jeden Fall erst nächstes Jahr irgendwann Android-Tablets Daily bekommen werden. Und dann, weiß ich nicht, sehe ich es ein bisschen schwer, wenn, weiß ich, 7,5-10% iPad-Besitzer subscriben sollen, weltweit. Ja, vor allen Dingen, gut, da weiß ich jetzt nicht die genauen Zahlen, wie viel in englischsprachigen Ländern das iPad gekauft wurde und in anderssprachigen Ländern. Ja, gut, wird wahrscheinlich schon Hauptteile verkauft. Na klar. Aber werden wahrscheinlich USA sein. So, also sieht The Wired, das Magazin, die iPad hat, ich glaube, Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe vorhin irgendwo Zahlen gelesen. Verkauft 22.000 Magazine pro Monat auf dem iPad. Und das ist im Moment der Spitzenreiter. Was Magazine anbelangt. Klar, es gibt halt noch nicht wirklich so ein dieses Subscription in-app Purchases kam halt erst mit dem Daily. Deswegen wird sich dadurch wahrscheinlich noch einiges ändern, aber ist halt. Ja, diese ganzen, das ist ja noch nicht so im Durchbruch jetzt, diese Zeitung, ne? Oder Magazine auf dem iPad. Ja. Ich denke mal, da wird der große Boom noch kommen, aber. Ja, also ich gerade denke mal, dass das jetzt mit dem Schritt auf jeden Fall im Weg, also das war der erste Schritt für sowas. Mhm. Weil jetzt halt erst dieses Subscription Model in der App möglich gemacht wurde von Apple. Aber trotzdem ist halt schon happig das Ziel. Ja, das ist echt. Da muss man auch wirklich erstmal hinkommen. Das yep. Stimmt. Ja, dann kommen wir zum nächsten Thema. Kommen wir zum Bereich der mobilen Geräte, Smartphones, Tablets und so weiter. Diesmal möchte ich ein bisschen über das Google Nexus S reden. Wie ihr wisst, ist ja der Verkaufsstart in den USA schon am 16. Dezember gewesen. Und ja, in Deutschland wartet man immer noch auf das Gerät, was sehr traurig ist. Jetzt kam gerade die News raus, oder es gab schon länger das Gerücht, dass es bei Vodafone rauskommt. Und da hat man immer so einen Termin gesagt, ja, es wird irgendwann im Februar kommen. Jetzt haben wir mittlerweile Februar. Vodafone hat es einmal auf ihrer ja, Verkaufsseite drauf gehabt, bei dem nächsten in unserem Shop. Hat es dann aber direkt nach einem Tag wieder runtergenommen. Und mittlerweile ist es wieder drauf. Und in Deutschland kommt es ohne Super AMOLED Screen. Was eigentlich eine Frechheit ist. Es kommt halt mit einem Super Clear LCD. Wo man eigentlich, also die Meinungen sind, dass ein Super AMOLED Screen 1000-mal besser ist. Es gibt zwar einige Befürworter des Super Clear LCDs, weil die Super AMOLEDs sollen die einzelnen Pixel nicht so genau darstellen, deswegen haben einige Entwickler Probleme damit, genau ihre Apps zu schreiben, weil sie es halt nicht sehen können, ob sie jetzt einen Pixelfehler eingebaut haben oder nicht. Aber ansonsten ist das schon recht traurig, gerade weil das Gerät ja von Samsung hergestellt ist, nicht wie beim Nexus One, was ja von HTC kam. Und Samsung baut die AMOLEDs ja selber, sind auch der einzige Hersteller dafür. Und dann rüsten sie das Top-Gerät momentan für Deutschland, Italien, Österreich nicht mit AMOLEDs aus. Und ja, das ist echt eine traurige Nummer. Ja, vielleicht noch ein paar Spezifikationen zum Nexus S. Kommt ja mit Android 2.3 Gingerbread. Hat ja auch diesen tollen NFC-Chip, den man hier sowieso nicht benutzen kann. Das funktioniert ja bisher nur irgendwie dieses Bezahlsystem in Japan und China, aber ich denke, für die nähere Zukunft wird sich das wahrscheinlich auch durchsetzen. Nö, nee, schon in Ordnung. Nee, du musst da, ich glaube es, also ich möchte mich da jetzt nicht festnageln, aber ich glaube, das läuft über das Starbucks WLAN. Also auf keinen Fall über NFC, weil das geht ja gar nicht. Also iPhones haben das ja nicht. Kann natürlich auch sein, dass einfach nur ein Barcode angezeigt wird und dann scannen sie ein oder so. Ja, ich denke mal, das wird... ich glaube, das war... Ich weiß gar nicht mehr. Ja, auf jeden Fall, iPhones haben ja selber kein NFC. Bisher. Auch wieder wahr. Also über die Technologie kann es ja bisher nicht sein. Ja, stimmt schon. Hast recht. Tut mir leid. Nee, aber also NFC finde ich eigentlich echt eine coole Sache, dass du einfach nur in den Laden gehst, über die Schnittstelle kannst du die Bezahlung machen, musst nicht dein Bargeld rausholen und kannst das dann direkt abbuchen. Mal gucken, ob sich das durchsetzt. Bin ich echt mal gespannt. Interessant ist es auf jeden Fall. Hast du schon mal von den Cubes gehört, die es für ein iPhone gibt? Ich weiß gar nicht, ob die jetzt ob die noch in der Beta sind oder jetzt schon zu verkaufen sind. Im Prinzip ist es so ein kleiner Cube, den du über den Kopfhörer-Jack Headphone-Jack ins iPhone reinpackst und damit Kreditkarten und EC-Karten durchziehen kannst. Ja, doch, das habe ich mal gesehen. Allerdings, das Letzte, was ich dazu gelesen hatte, war, dass es bisher nicht so gut funktioniert hatte. Aber ich habe das auch nicht weiter verfolgt, ob das sich jetzt irgendwie, ob die das weiterentwickelt haben. Aber ist eigentlich auch nicht schlecht, obwohl gut. Also gerade so für Selbstständige oder halt auch Leute, die umherfahren, Sachen verkaufen oder sowas. Also, gerade für Leute, die nicht unbedingt ein Kassensystem zu Hause haben, ist es einfach verdammt nützlich, ne? Klar, das ist echt nicht schlecht. Brauchst du nicht extra wieder ein weiteres Gerät, was du dir anschaffen musst, machst du über dein iPhone, läuft. Ja, vor allem so ein Kartenscanner, du wird nicht günstig sein. Nee, vor allem kaufen die meisten ja wieder solche Billigteile, wo die nur halb funktionieren oder sowas. Und kaum hast du einen Kratzer oder irgendwas auf deinem Magnetstreifen, dann funktioniert das ja nicht mehr. Obwohl, die Magnetstreifen werden jetzt sowieso abgeschafft in Deutschland. Werden sie? Ja, das läuft jetzt. Ja, das muss man auch machen. Die sind ja sowieso total unsicher, diese Magnetstreifen. Und selbst in Spanien ist das auch schon so, dass lange Zeit das einfach nur über diesen Geldkartenchip, den man ja auch in Deutschland auf seinen EC-Karten hat, dass darüber die Authentifizierung ist und dass darüber das Geld abgebucht wird. Und das soll jetzt, also ich weiß keinen genauen Termin, aber das kommt demnächst. Dann werden neue Karten dann ausgeliefert. Nicht schlecht. Ja. Ja, vor allem diese Streifen gehen ja sowieso andauernd in den Arsch. Ich glaube, ich muss hier einmal im Jahr mir eine neue Bankkarte holen. Ich glaube, ich habe dieses Jahr die erste EC-Karte gehabt, die ich wirklich bis zum Ende benutzt habe. Respekt, das habe ich noch nie geschafft. Und ich glaube, das liegt auch eher daran, dass ich mich nicht mehr so oft auf mein Portemonnaie setze, weil mein Portemonnaie ein bisschen teurer ist, wenn ich darauf aufpasse. Das heißt, wenn ich mich hinsetze, und ich sitze auch nicht gerne auf dem Portemonnaie, aber meist mittlerweile immer so, wenn ich mich hinsetze, stecke ich es in die Jackentasche oder ich habe es oft auch einfach in der Tasche. Warte mal kurz, ich lege meins mal auf den Tisch, ich saß gerade drauf. Weil sonst hatte ich, selbst wenn ich habe zum Teil davor, als ich noch so billige Portemonnaies hatte, habe ich zum Teil wirklich noch diese Schutzhüllen drumherum gehabt. Ich habe beides kaputt gekriegt. Ja. Das war jetzt wirklich die erste EC-Karte, wo ich dann irgendwie Neujahr, ich war einkaufen, wollte in der Kasse bezahlen mit der EC-Karte, aber ja, die ist abgelaufen. Wie, und haben sie dir da auch keine neue zugeschickt vorher, oder wie? Doch, haben sie, aber ich dachte halt von wegen, ja, also haben sie schon irgendwie in Oktober gemacht oder sowas. Also meine war noch ein paar Monate haltbar, deswegen dachte ich, solange sie noch heil ist, benutzt man noch. Nicht, dass die andere schon davor kaputt machst. Ja. Da musste ich halt da an der Kasse mit der Kreditkarte bezahlen. Gibst du wolltest doch nur den Endmonat erreichen. Ja. Nee. Nexus S. Ja, wo war ich gerade? Genau, ich war noch immer noch bei den Displays. Ja, man wusste ja schon lange, dass Samsung zwar Lieferprobleme hat, auch zu anderen Herstellern, deswegen hatte HTC ja bei dem Desire irgendwann eine Version ohne AMOLED auch mit LCD rausgebracht. Und da dachte man halt, ja gut, Samsung wird natürlich einen Teufel tun, ihre eigenen Displays an die anderen Hersteller weiter zu verkaufen, wenn sie die selber für ihre eigenen Geräte brauchen. Aber nun, ich weiß auch nicht, warum Google das mit sich machen lässt, dass sie, klar, in den USA kommt es mit AMOLED raus, der Hauptabsatzmarkt, aber jetzt nach Europa schicken sie die einfach mit LCDs. Irgendwie ein bisschen schwach, finde ich. Ja, nächste Woche ist ja die Mobile World Conference in Barcelona und da wird Samsung ja wahrscheinlich ihr neues Spitzentelefon, das Galaxy 2 oder Galaxy S rausbringen. Wovon das Nexus S von dem ersten Galaxy ja schon so ein bisschen abgekupfert ist, also nicht abgekupfert, aber hat ähnliche Hardware und kann sein, dass sie halt noch ihre Displays dafür aufheben oder für ein Tablet, was vielleicht auch rauskommen soll von Samsung, wie die Gerüchte sagen. Aber ich bin da echt ein bisschen enttäuscht drüber, dass sie das jetzt nur mit dem Display rausschicken. Gerade vor allen Dingen, weil Android hat ja ab 2.3 in ihrer Leiste, die haben sie ja komplett schwarz gemacht. Und das ist ja gerade das bei AMOLEDs, dass du bei schwarzem Rand oder allgemein bei schwarzen Darstellungen brauchst du keinen weiteren Strom mehr. Das wird dauerhaft angezeigt. Und bei den LCDs brauchst du, hast du ja immer eine Hintergrundbeleuchtung, die läuft und dann Akku leer frisst. Und ich weiß nicht. Obwohl schwarz ja schon die stromsparendste Farbe ist. Ja, im Prinzip. Das schon. Nur bei den Amulets brauchst du halt wirklich fast gar keinen Strom mehr, um dieses Schwarz darzustellen. Ja. Und ja, die Akkulaufzeiten von den Smartphones sind ja nicht gerade die besten und sind auch nicht auf dem Weg der Besserung. Daher wäre es echt schön gewesen, naja. Was hast du gerade für eins? Also du benutzt Android-Phones, ich benutze iPhones, deswegen ist es für mich eher... Ich bleibe auch erstmal bei iPhone. Hm. du hast gerade das? Motorola Milestone, noch das erste. Kaufst du ein neues Smartphone? Wahrscheinlich ja. Also ich habe ja darauf spekuliert, dass das Nexus S mit Super AMOLED kommt. Und dann hätte ich das gekauft. Vielleicht muss ich es jetzt einfach importieren aus den USA oder aus Großbritannien. Oder ich muss damit leben, dass es mit LCD kommt. Ich meine, gut, das iPhone hat ja auch ein LCD. Na gut, aber das Retina-Display wird wahrscheinlich ein bisschen besser sein als die Technologien, die Samsung da an LCD-Technologien hat. Die heißen sogar auch Super Clear Retina-LCD, aber ich weiß nicht, ob es das gleiche ist. Das weiß man ja auch nie, weil... Ja gut, ich weiß es natürlich nicht. Nee. Ich hab mich nicht wirklich damit auseinandergesetzt. Nee. Ja, also für mich reicht's. Also für mich ist es mehr oder weniger, wenn ich ein iPad oder ein älteres iPhone in der Hand habe, ist unschön. Mhm. Du siehst Pixel und das stört mich. Ja, das ist echt, beim iPhone 4 ist das echt, also das ist auf jeden Fall gut gelungen. Ich bin ein bisschen verwöhnt dadurch auf jeden Fall. Obwohl ich sagen muss, bei meinem Milestone, da ist ja auch ein normales LCD drinne und wenn man sich daran, also man hat ja selber das Telefon, gewöhnt sich daran und dann passt das eigentlich auch schon, ne? Ja, also wäre für mich auch nicht wirklich. Ich finde es schön, dass ich ein Retina-Display habe, aber es ist nicht das Wichtigste für mich. Also für einen Wechsel vom Telefon kommt jetzt auch für mich in Frage, weil mein Milestone läuft immer noch auf Android 2.1. Mittlerweile gibt es 2.3 und 2.4 soll jetzt im April folgen. Ist ja auch Gingerbread bleibt. Ist genauso wie bei 2.0 zu 2.1, die sind auch beide Eclair. Waren auch nur kleine Veränderungen. Deswegen wird dann das Nexus S wahrscheinlich auch dann sofort das 2.4 bekommen. Aber auf meinem, beim Milestone ist immer noch 2.1 drauf und Motorola hat eigentlich schon gesagt, ja, drittes Quartal 2010 kommt Froyo 2.2 und gerade vor einer Woche oder so kam wieder die Meldung, dass sie es wieder verschoben haben, jetzt auf März oder sowas und die gehen mir mittlerweile so auf den Sack, dass ich sage, komm, weg damit. Irgendwer wird schon noch das Milestone gebrauchen und ich kaufe mir ein neues. Ja, Nexus S natürlich besser, ne? Ja, auf jeden Fall. Das Nexus S ist einfach ein Gerät, was so flüssig läuft und es ist so schnell. Auch jetzt kommt zwar immer die Kritik rüber, dass es auch nur ein Ein-Core-Prozessor hat, immer noch mit dem alten Hummingbird und jetzt ja von LG dieses Optimus rausgekommen ist mit Dual-Core oder das neue Samsung Galaxy 2 soll auch ein Dual-Core haben. Und ich frage mich, welche App kann Dual-Core? Gar keine. Hast du das bei CES gesehen gehabt? Ich weiß nicht, welches Handy das war. Das war auch auf jeden Fall Double-Core, Dual-Core. Wo du quasi ein Terminal so hattest. Du hattest doch mal mehr oder weniger ein Laptop-Gehäuse, also Tastatur und Bildschirm. Konntest hinten dein Handy reinstecken, was dann quasi das Brain vom Laptop war. Ja, auch das habe ich gesehen. Und sowas ist natürlich halt schon krass, ne? Ja, das ist schon Hammer. Gerade auch die laufen ja wirklich, das ist, also der auf dem Nexus S, der Einzeller, der hat ja auch 1 Gigahertz und ich meine, wenn du da das Doppelte hast, da kannst du ja schon was, ein Notebook mit laufen lassen, ne? Auf jeden Fall. Also krass, was mittlerweile schon alles in so einem Smartphone drin ist. Ja, nur wie gesagt, also so auf dem normalen Smartphone, das kommt jetzt gerade die erste Generation mit Dual Cores und die werden sicher noch nicht so weit in der Entwicklung sein. Die ganzen Entwickler müssen erstmal ihre Apps dazu schustern. Sonst bringt dir auch das nichts an Energieverbrauch, du sparst dadurch nichts. Nee, Quatsch. Also bisher macht das für mich noch keinen Sinn, deswegen werde ich wahrscheinlich beim Nexus dann zuschlagen, auf welchem Weg auch immer, ob Import oder mit dem Kack-Display. Weiß ich noch nicht. Kosten das schon bekannt gegeben? In Deutschland nicht. Ja, was ich eigentlich noch sagen wollte, es kommt, hat sogar O2 jetzt angekündigt. Nicht nur Vodafone, sondern O2 kam heute raus. Aber die haben auch noch keine Preise bekannt gegeben. Aber ja, es wird wahrscheinlich der gleiche Preis sein, wie wenn man es umrechnet, irgendwie, also wenn man den Preis aus Großbritannien umrechnet, da sind es irgendwie 429 Pfund. Sowas in der Richtung. Es werden dann wahrscheinlich 600 Euro so in der Gegend sein. Obwohl eigentlich die LCDs sind ja günstiger, da könnten sie auch mal einen 100er nochmal runternehmen. Aber das machen sie eh nicht. Ich will gar nicht drauf hoffen. Nee, hoffen tue ich auch auf gar keinen Fall. Ja, erst hatte sogar The Phone House, ist, der Ableger von Großbritannien, von dem Phone House, da konnte man es, war es auch erst in den Spezifikationen mit AMOLED, haben es aber auch wieder nach 3 Stunden rausgenommen mit LCD. Also ich glaube, da hat irgendwer dazwischen gefunkt. Aber naja, die haben auch noch keine Preise drin. Mal abwarten, was sich die nächsten Wochen ergeben. Bei O2 steht es drin mit Veröffentlichung Anfang März. Mal gucken, ob es bis dahin dann draußen ist. Auch bei Vodafone. Ja, werden wir sehen, wa? Ja, mal abwarten. Ja, ansonsten bin ich echt auf den World Congress in Barcelona gespannt, was da Samsung raushaut. HTC hat ja auch ein Tablet angekündigt. Eine Weiterentwicklung vom Desire. Vielleicht Desire 2 oder man, wie der interne Codename soll, Saga sein. Heute kam wieder ein Video raus, Werbevideo von HTC, wo man am Anfang des Videos ein Telefon gesehen hat, was ähnlich dem Wildfire war. Vielleicht kommt da sogar eine Weiterentwicklung vom Wildfire, was ja eigentlich immer so mit das günstigste Smartphone von HTC war, was sich auch jemand leisten kann, der nicht so viel Geld dafür oder nicht so viel Wert darauf legt, viel Geld dafür auszugeben. Mal gucken. Da ist Android auf jeden Fall auch auf dem Weg, in der günstigeren Preiskategorie Smartphones zu vertreiben. Da bin ich auch gespannt drauf. Und man kann natürlich abwarten, ob Nokia einen raushaut. Da gibt's ja momentan viele Gerüchte zu, aber eigentlich nichts Festes, ob sie vielleicht mit Windows Phone arbeiten, Windows Phone 7, Android oder ob sie ihr Migo weiter verbreiten. Symbian ist ja auf jeden Fall tot. Was heißt tot? Für Feature Phones ist es wahrscheinlich noch einer der besseren Betriebssysteme. Ja, also nur, also ich persönlich habe halt nie ein Nokia Phone gehabt, deswegen. Aber ja, es wird wahrscheinlich nur für die Telefone laufen, die einfach keine Smartphones sind, wo man wirklich noch sagen würde, das ist ein Handy. Wirklich Feature-Phone. Ja, genau. Phone. Ja, also im Prinzip anstelle von Nokia würde ich es wirklich wie HTC machen und alles verkaufen. Die Feature-Phones noch so rausbringen mit Symbian und alles, was höher geht, wo man meistens sagt, die Hardware von Nokia ist cool. Aber die Software ist halt mehr oder weniger nicht zu gebrauchen. Auf der Hardware dann Windows 7 oder Android, wo auch immer ihr Finger dran kriegen können, rausbringen und, also, kann Nokia nur helfen. Ja, die müssen ja was tun. Also, wenn man sich da die Absatzzahlen anguckt, Android ist am Steigen, auch Windows Phones. Ja gut, Nokia, was Handys insgesamt anbelangt, verkaufen sie immer noch weltweit am meisten. Nur halt Smartphones kann es... Ja. Ja, im Smartphone-Bereich sind sie echt schwach. Da ist was? iPhone, Android... Nee, RIM ist noch vor Android, oder? Ich glaube, Android hat jetzt RIM überholt. Ja? Ja. Respekt. Also jetzt in den... Nicht wie viele Leute was besitzen, sondern was gerade verkauft wird, ne? Das finde ich eigentlich auch schon wieder interessant. Smartphones haben im Prinzip mit RIM angefangen. Die Blackberries waren die ersten richtigen Smartphones. Mhm. Weil man halt seine E-Mails damit lesen konnte, bla bla bla. Und wenn man es dann heute anguckt, da hinken die RIM-Phones schon ziemlich hinterher, oder? Im Prinzip ist ein Blackberry für mich immer noch ein E-Mail-Phone. Ja. Das kann's vielleicht dann auch durch die Tastatur ein bisschen besser als die einige andere Smartphones, aber im Prinzip, was die Apps anbelangt. Ja, da sind die ja ganz schwach. Also, es gibt ja auch welche von BlackBerry, die halt ohne die Tastatur laufen, die auch mit Touch-Display laufen. Aber jedes Mal, wenn ich so eins in der Hand hatte, dachte ich mir, bah, geh weg. Ganz ehrlich, wenn ich ein BlackBerry kaufen würde, dann möchte ich die Tastatur auch haben. Ja. Die Tastatur ist cool. Ja, also damit macht es auch Spaß zu schreiben. Da bist du ja auch richtig fix und so, das läuft schon. Aber die ohne Hardware-Tastatur, die gefallen mir überhaupt nicht. Das ist auch das Problem mit den Apps, wie bei Nokia auf Symbian. Vor allem, da gibt es ja auch so verschiedene Unterschiede. Da hast du auf dem einen Symbian-Telefon hast du ein paar Apps, auf dem anderen funktionieren die gerade wieder nicht. Und also das ist echt, das macht keinen Spaß. Hast du Super Bowl, hast du wahrscheinlich nicht gesehen, aber hast du ein paar von den Commercials gehört? Pass auf, ich habe den Super Bowl gesehen. Du hast ihn gesehen? Ja, ich habe ihn ganz geguckt. Ich habe es mir noch überlegt, nur irgendwie dachte ich dann noch, mach, schläfst ganz gerne, machst du mal. Nee, ich lag schon im Bett und wollte ihn auch gar nicht gucken, weil ich auch den nächsten Morgen wieder um 8 raus musste. Und dann lag ich im Bett und konnte den Abend echt nicht pofen. Und dann dachte ich mir, ja, gut, machst den Fernseher halt nochmal an. Und aber da haben die Packer schon so hoch geführt, dass ich eigentlich schon wieder dachte, ja gut, dann machst du ihn halt wieder aus. Und dann kam aber gerade der Touchdown wieder von, jetzt fällt mir das andere Team schon wieder nicht mehr ein. Steelers, oder nicht? Ja, genau. Und dann habe ich doch noch bis zum Ende geguckt. Mit der tollen Zwischenshow mittendrin, wo jemand versucht hat, die Nationalhymne zu singen. Das war echt peinlich, Alter. Da war ich wieder so wach im Bett, weil ich so lachen musste. Schrecklich. Ja, geil. Ich glaube, ich habe jetzt auch schon heute auch schon gesehen, dass es auf College Humor auch schon Parodien dazu gibt. Oh, jawohl. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, aber es gibt auf jeden Fall schon Parodien. Ja, das ist auch echt leicht angreifbar. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, einmal, was Filme anbelangt, finde ich immer diese Teaser, Trailer will ich sie nicht nennen, weil sind ja wirklich eigentlich nur Teaser zu Filmen, immer ein bisschen, sind halt doch ziemlich kurz, nichtssagend, finde ich immer. Mhm. Aber, ich weiß nicht, war es von Motorola, diese Android, hast du die Commercials auch gesehen gehabt? Einige wenige, nicht alle. War zum Teil von, ich glaube, Motorola war es, irgendwie irgendein Android-Phone, eine Werbung. Ich glaube, die haben mit ihrem Tablet geworben, oder? Kann auch Tablet gewesen sein. Motorola Xoom. Ja, genau. Das war schon, ich glaube, das war das, aber. Was schon hier dieses 3.0 Honeycomb drauf hat. Hast du das Commercial gesehen? Ich glaube ja. Im Prinzip ging es ja darum, das Apple 1984 Commercial ein bisschen drauf anzuspielen und sowas. Was ich ein bisschen makaber fand, aber geht halt darum, dass man da irgendwie drauf spielen kann, bla bla bla. Deswegen haben wir zum Schluss halt diesen Android-Roboter gehabt und den Daumen angenäht. Mhm. Also man hat wirklich einen Roboter gesehen, wie er echte Daumen da angenäht hat und da stand, saß der wirklich. Das will ich nicht haben. Ja, wohl fehlgeschlagen. Das fand ich ekelhaft. Zumindest die Wirkung bei dir. Du kannst dir vorstellen, irgendein Mädel sieht das und denkt, ach, den will ich haben. Nee, wirklich. Nee, hast schon recht. Ja, wollen wir zum weiteren Themenbereich übergehen? Okay, dann kommen wir zu unseren Tipps der Woche. Sehr gut, sehr gut. Willst du starten? Gerne doch. Du durfst eben schon so viel reden. Ich würde euch diese Woche gerne mal das Podcast Back to Work nahelegen. Podcast von Merlin Mann, falls ihr euch was sagt. Kennst du Merlin Mann? Ja, schon mal gehört. Ist öfters bei This Week in Tech und auch gerade bei, ich glaube, This Week in Tech eher bei MacBreak Weekly. Da ist öfters mal. Im Prinzip bekannt durch 43 Folders, ist seine Seite. Im Prinzip ist er so ein Productivity-Guru. Mhm. Hier wird auch von Business so eingeladen, um da zu sprechen und sowas. Von wegen, gerade so sein Inbox-Ego-Talk ist bekannt und überhaupt so seine ganze Getting Things Done-Philosophie und so. Gab, glaube ich, auch mal, zum anderen macht er auch einen Podcast, You Look Nice Today, Comedy-Podcast, was, wenn man es nicht kann, erkennt, hört euch das ruhig mal an. Das war wirklich so ein Podcast, wo ich nach ein, zwei Mal das auf der Straße anhören, überlegt habe, okay, das hörst du jetzt noch zu Hause an, weil wenn du auch mal hysterisch lachst, sieht meistens komisch aus in der Bahn. Ja, das ist immer geil. Läufst du irgendwo öffentlich rum, hörst einen Podcast und musst so derbe lachen und kannst es auch echt nicht überspielen oder das unterdrücken. Nee, da habe ich es wirklich ein paar Mal gehabt. Also ich hab, da war es wirklich bei mir jede Episode, dass ich irgendwann habe ich einfach, konnte ich mich nicht mehr zurückhalten. Das sieht immer so merkwürdig aus. Das glaube ich auch. Aber stell mal vor, du läufst über die Straße und da ist ein Typ mit Kopfhörern und plötzlich fängt er einfach richtig krass an zu lachen und dann stehst du da. Ich würde den auch erstmal auslachen und denken, was für ein Freak. Mir wäre der sympathisch. Ich habe das schon so oft gehabt. Also zum Teil auch schon bei Twitter oder sowas, wenn sie da manchmal auf ihre Tangents runterkommen und dann wirklich noch Scheiße labern, dass ich da wirklich schon in der Bahn saß und irgendwie rausgeguckt habe, Gesicht verdeckt habe, weil ich gelacht habe. Da brauchst du mal eine Sturmhaube schnell. Ja. Er hat auch 43 Folders, gibt's auch als Podcast, wo zum Teil hat er ein paar Interviews hat er online gestellt und halt auch so mal kurze Folgen so mit paar Tipps von wegen zu Productivity. Hat zum Beispiel auch OmniFocus, sagt dir das was, die App? Hm? Also OmniFocus und Things sind im Prinzip die beiden größten Getting Things Done Apps für Mac und iPhone. Ich weiß nicht, ob es auch für andere Betriebssysteme gibt. Und so wie Wunderlist oder was? Ja, im Prinzip ja. Also alle so nach dem Buch Getting Things Done von, lass mich lügen, ich weiß nicht, wie er heißt. Frag den Freund Google. Ich kann es auch tun. Ich glaube, sein Name fängt mit A an, Allen irgendwas. David Allen, A. Ah, ja. So, eins der, ich glaube, bei 43 Folders hat er auch ein Interview mit David Allen drin. Also halt im Prinzip das Buch, was, wenn es um Produktivität und sowas geht, Procrastination. Auf jeden Fall, er hat jetzt ein neues Podcast mit Dan Benjamin von 5x5. Sagt mir persönlich nichts, aber soll wohl, hat auf jeden Fall ein Podcast-Network. Ah, okay. Mit The Big Web Show, Boom Outer hier, The Conversation, The Dev Show. Ja, muss man mal, also muss ganze Menge. Muss man mal reinhören. Erste Episode war so, Intro war auf jeden Fall eine Merlin Mann und Dan Benjamin loben sich gegenseitig, mehr oder weniger. Aber ist auf jeden Fall interessant. Geht halt auch wieder viel um Getting Things Done und wie Merlin, also man muss mal rein, das ist schwer zu erklären, weil Merlin ist ein bisschen hyperaktiv, redet wirklich viel, aber ist sau interessant. Mhm. Ja, ist echt cool. Kenne ich auch noch nicht, werde ich mir auch mal zu Gemüte führen. Beide Podcasts, alle drei, im Prinzip alle drei Podcasts. Ich bin gerade so, was Productivity anbelangt, ich benutze selber auch Things und weil es mir zum Teil hilft, ich lese da zum Teil gerne rüber. Mhm. Bin da so ein bisschen Junkie, deswegen ist einfach so für mich ist ein perfektes Podcast, kann ich nur empfehlen. Klingt auf jeden Fall interessant. Und auf einer ganz anderen Note möchte ich euch noch X-Cop ans Herzen legen. X-Cop ist ein Comic, ein Webcomic, was im Prinzip von 29-jährigen Comic-Artists gezeichnet wird, aber die Story kommt vollkommen von 5-jährigen Jungen. 5-jährigen? Der auf Dinosaurier steht. 5-jährigen? Also, wenn man was mal in den About, also geht mal zu x.com, also x wie Axt, AXECOP.com. Auf der About-Seite steht zum Beispiel nur, also über den 5-jährigen Jungen, Malachi Nicol is a 5-year-old kid from Washington who loves dinosaurs, Ben 10, video games of all kinds and anything involving bad people getting destroyed. Mhm. Muss dir quasi vorstellen, wenn ein 5-jähriges Kind dir eine Story erzählt, genauso ist es. Also richtig schlecht. Auf gute Art, ja. Naja, klar. Ich mag sowas ja, aber also sind auch kurze, die Episoden sind recht kurz, zum Teil wirklich nur eine Browserseite, aber ist recht schön. Warum, also die das Comic gibt schon länger, sind im Moment über 50 Episoden. glaube ich, 53. Sind sogar schon über 80. Oh. Also muss ich noch was? Muss ich noch ein bisschen lesen. Episode 55 ist zum Beispiel The Secret of Zombie World. Also, das kann man sich auf jeden Fall anlesen. Warum ich jetzt drauf komme? Vor ein bisschen länger als einer Woche her ist von Fan von dem Comic wurde der erste Film dazu gedreht. Quasi genau die Storyline von der ersten Episode wurde in YouTube-Video, in Shortfilm umgelenkt. Und aber so als mit realen Personen, halt nicht als Comic, ne? Mit realen Personen. Also zum Teil, also es ist wirklich die Story genommen, zum Teil so wirklich den Bildern originalgetreu. Mhm. Alles in Live-Action-Shortfilm umgefügt. Und man muss es sich auf jeden Fall mal angucken. Wir werden, Link dazu werden wir in die Shownotes packen. Ansonsten einfach bei YouTube für X-Cop The Movie Part 1 suchen. Ist auch nicht so lang, ne? Glaube ich. 1,45. Ja, das kann man sich ja mal in der Mittagspause geben. Ja, auf jeden Fall. Oder wenn die Vorlesung langweilig ist. Also auf jeden, der auf schlechte Filme, schlechte Stories oder sowas steht, guckt es euch an. Ja, coole Sache. Ich habe auch noch einen Tipp für euch. Was selten vorkommt, dass ihr von mir eine iPhone-App als Tipp bekommt. Aber ich fand, ist eigentlich recht cool. Und zwar gibt es von ProSieben, dem Fernsehsender, eine iPhone- und iPad-App. Die ist kostenlos und bietet halt viele Fernsehinhalte, die so tagsüber oder abends auf ProSieben ausgestrahlt werden. Kann man dort 24/7 on demand gucken. Auf, halt auf seinem iPhone oder iPad. Und ja, dazu das Gegenbeispiel hat RTL, die haben auch so eine App, die kostet allerdings 4 €, was ich irgendwie total frech finde, dass die dafür so eine App noch Geld verlangen, weil die machen doch sowieso nur über Werbung ihre Inhalte. Wenn man da was guckt, muss man sich sowieso vorher eine Werbung noch angucken und dann verlangen die noch 4 €. Also von RTL finde ich das relativ schlecht, da gibt's zwar auch, also gibt's auch diese App. Von ProSieben ist die kostenlos. Also ich finde das ganz cool, wenn ich, weiß nicht, Two and a Half Men gucke ich mir, also ich habe zwar alle schon auf Englisch geguckt, aber ab und zu gucke ich mir die Deutschen trotzdem nochmal an, weil ich auch die deutschen Witze hören möchte. Und aber das läuft immer dienstags abends und meistens habe ich abends irgendwie mal was Besseres zu tun, als Fernsehen zu gucken. Und wenn man dann mal sich irgendwann Zeit hat, unterwegs ist, muss Bahn fahren oder sowas und kann sich dann einfach mal auf seinem iPhone nochmal eine Folge angucken. Oder man ist ein totaler Tough-Fan und will das nochmal sehen, dann kann man sich das auch reingucken. Also ich sag mal so, ich gucke persönlich nicht wirklich Fernsehen. Alle Serien, die ich gucke, habe ich meistens auf DVD. Aber von der Idee finde ich es auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Ich würde es mir auf dem iPhone noch nicht angucken. Ich wundere mich immer wieder, wenn ich in der Bahn sehe, wie Leute irgendwas auf dem iPhone gucken. Das wäre für mich irgendwie, da höre ich über einen Podcast oder Musik. Ich mache ja noch nicht mal meine Videopodcasts auf meinem iPhone, weil ich das nicht abkann. Also wäre für mich nichts. Auf dem iPad wäre was anderes. Da würde ich es wahrscheinlich machen. Also ich bin schon, also ich gucke mir auch öfter mal Videos auf meinem Smartphone an. Also YouTube-Videos gucke ich mir auch an, wenn ich morgens im Bett liege und keinen Bock habe aufzustehen. Aber ansonsten, ja gut, aber das bei von RTL finde ich das schon ein bisschen dreist, dass sie dafür auch Geld verlangen. Ja, das ist echt das, also wo ich das gesehen habe, da dachte ich, das geht ja gar nicht. Also vor allem, nee, allgemein dafür Geld zu verlangen. Selbst wenn es 1 € wäre, wäre es frech. Also das hat mir überhaupt nicht gepasst. Aber ich finde, also es ist auch sowieso so, dass die ganzen deutschen Fernsehsender, die müssen sowas machen. Also sonst hat das deutsche Fernsehen, finde ich, gar keine Zukunft mehr. Ganz klar, dass ihre Internetportale, wo man sich auf einem normalen Notebook oder normalen PC, Mac, wie auch immer, sich die Dinger schon angucken kann und sowas. Das sowieso, aber dann, dass du auch sowas auf dem iPad gucken kannst. Also das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Schritt und da hat ProSieben jetzt, dass sie das kostenlos machen, ist, glaube ich, der einzig richtige Weg, den man da einschlagen kann. Ja, ich hoffe ja immer noch auf ein Hulu oder sowas ähnliches hier in Deutschland. Aber, ja, dass das eine Chance haben wird. Meine Hulu war ja im Prinzip auch selber nur als die Sender in Amerika, die sich daran beteiligt haben, verfluchen, ist ja mehr oder weniger so ein bisschen, Weil im Prinzip war es ja einfach nur dafür da, um Piraterie auf YouTube ein bisschen zu bekämpfen. Hm. Das hat es nicht geschafft. Jetzt ist es meistens so, dass die Leute, die direkt daran arbeiten, wollen, dass es weiter besteht, aber generell die Sender sind eher dagegen, weil es einfach Einnahmen wegnimmt. Hm. Deswegen sehe ich noch nicht wirklich, dass Hulu wirklich hier in Deutschland, also so ein Service umsonst, wo man die aktuellen Serien gucken kann, einigermaßen gebundelt auch. Nicht, dass man auch jedes, also. Ich würde aber für sowas auch Geld bezahlen. Wenn ich das in anständigem Format, wenn das eine geile Qualität hat und das immer funktioniert und ich da alle Serien gucken kann, die mir passen, würde ich dafür auch Geld bezahlen, noch extra. Vor allem, wenn es dann auch noch so wäre, wie jetzt zum Beispiel Netflix oder sowas. Also generell, wenn es hier Netflix geben würde, ich wäre der Erste, der dafür bezahlen würde. Netflix ist der amerikanische, also hat angefangen, so wie zum Beispiel Love Film hier, dass du ein Abonnement hattest und dir Filme zugeschickt. Das machen sie jetzt auch noch, wollen sie zwar langsam noch wegkommen, dass sie überhaupt physikale Medien haben. Was das Coole bei Netflix ist, dass du halt noch mit deinem Abonnement hast du auch On-Demand-Filme im Internet, Filme, Serien. Zwar nicht alles, aber halt ein recht großes Angebot. Und was halt nicht nur, also klar, du kannst über den Browser dahin, aber im Prinzip ist es, glaube ich, mittlerweile in Amerika auf jeden Fall auf PlayStation 3, auf Xbox, ist bei jeder Setup-Box, die du dir kaufst, ist es dabei. Man kauft sich zum Beispiel ein Apple TV, da hat man Netflix dabei. Boxybox. Das heißt, Boxybox, Roku, die ganzen Google TV-Dinger. Ja. Und ja, also wenn es so einen Service hier geben würde, du bezahlst einen bestimmten Betrag und kannst dafür halt dann so viele gucken, wie du willst und sowas. Ich wäre der Erste, der es kauft. Vor allem das Wichtige für mich wäre halt doch, ich habe keine Lust, es unbedingt über den Browser zu gucken. Deswegen, ich möchte schon was haben, wo ich dann mich abends hinsetzen kann. Meinetwegen kaufe ich mir dafür eine Setup-Box. Aber dass ich einfach meinen Fernseher anmachen kann und darauf den Serien on demand gucken kann. Ja. Ja, ich weiß nicht. Hier gibt's ja dieses Dingens, was nicht so geil läuft, wie heißt Maxdome. Was ja, macht nicht so viel Spaß, ne? Du hast es schon mal getestet, glaube ich. Ich hab's mittlerweile gekündigt, aber ein paar Monate läuft's bei mir noch. Maxdome ist halt die Sache. Erstmal ist es so, es gibt einmal das ganz normale Movie-Paket, das habe ich immer gehabt, das kostet 5 Euro im Monat. Dafür hast du irgendwie, keine Ahnung, 300 Filme sind das vielleicht. 300 Filme sind nicht viel. Nee. Da hast du immer so um die 300 Filme, die du immer gucken kannst, was du bezahlst, also für die 5 Euro. Ja. Wenn du dann schon wieder, dann gibt's dazu einmal noch ein Serienpaket, ein Pornopaket, schieß mich tot, was für Pakete. Oh. Dazu gibt's dann noch einmal so ein Premium-Paket. Also es gibt dann noch einen riesen Pool an Filmen, die neuer sind, die gerade auf DVD rausgekommen sind, die du zwar auch gucken kannst, aber generell Geld für bezahlen musst. Hm. Das heißt, du bezahlst dann entweder eine Ausleihgebühr von ein paar Euro, das ist ungefähr gleichen Kosten wie bei iTunes oder sowas. Oder du holst dir so ein Premium-Paket, wo du nochmal 5 Euro mehr bezahlst und dafür 3 Gutscheine kriegst, dass du jeweils 3 Filme von den Dingern angucken kannst. Aber halt auch nur von den Filmen, die im Premium-Paket drin sind, auch nicht wieder alle. Mhm. Das ist erstmal hab ich da das Gefühl, dass du dann, klar, du kannst ja auch alle Abos gleich kaufen, aber irgendwie habe ich das Gefühl von wegen, ja, musst du für jede Kleinigkeit mehr oder weniger bezahlen. Das ist einfach nervig. Mhm. Und dann kommt noch dazu, es ist im letzten Jahr, wo ich jetzt das Abo hatte, ist es schon um einiges besser geworden. Davor war es halt, dass es zwar HD-Content gab's, aber das konntest du nur auf dem Fernseher kaufen, wenn du dir die Maxdome-Box für 150 Euro gekauft hast. Und damit konntest du dann wirklich nur Maxdome-Sachen gucken. Und dafür bezahle ich keine 150 Euro. Das ist Schwachsinn. Gut, mittlerweile gibt es halt auch schon die meisten Filme, die es in HD gibt. Kannst du auch über einen Computer auf HD gucken. Im Prinzip könnte ich es sogar mit einem kleinen Umweg über die Xbox gucken. Da müsste ich halt mir bei Windows Media Center, heißt es so? Was bei Windows 7 dabei ist? Hm. Da kann man sich, ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber. Ich, da kann man sich auch, kann man sich noch so Apps installieren. Da könnte man sich die MaxDome-App installieren. Dann, wenn ich meine Xbox da das Media Center mit den Windows Media Center synchronisiere, könnte ich auch auf der Xbox die Sachen gucken. Dann bist du einfach ja 3 Tage unterwegs oder was? Aber erstmal, also ich bin Mac-Guy, deswegen habe ich schon mal, ich habe es einmal gemacht, um es auszuprobieren, weil ich gehofft habe, okay, wenn es einmal synchronisiert ist, dann bleibt es. Aber nee, du musst wirklich dafür, du musst quasi mit dem Media Center, musst das Media Center anhaben, um einen Media Server zu haben, womit du dann auf anderen Computer darauf zugreifen kannst. Das ist mir erstmal viel zu umständlich und ja, sehe ich nicht ein. Nee, brauche ich nicht sowas. Ja, ist halt einfach, weiß ich nicht, ist nicht das Wahre. Also es hat sich schon verbessert, was an, auch was das Angebot anbelangt, und aber ist auf jeden Fall noch nicht da. Andere, was ich wahrscheinlich ausprobieren würde, LaFilm, wurde ja mittlerweile auch von Amazon ganz gekauft. Das habe ich auch gehört, ja. Und LaFilm bietet jetzt auch On Demand an. Zwar ist es in Deutschland noch in der Beta, aber im Prinzip kannst du, wenn, also ab, ich weiß gar nicht, wie die Apps da genau sind, aber... Aus Großbritannien kommt das, glaube ich, ne? Genau. Großbritannien ist es auch schon aus der Beta draußen. Die, also was ich in Großbritannien noch cool finde, was also für mich ein Killer-Feature, da hast du bei den Abis auch Videospiele dabei. Xbox, PlayStation, Computer. Das hast du hier in Deutschland nicht. Hm. Das heißt cool. Also, kriegst zugeschickt und dann kannst du genauso auswählen von wegen, oh, ich würde mir gerne mal ein Spiel ausleihen. Das ist halt, also das wäre halt zum Beispiel mehr oder weniger Gamefly und Netflix zusammengelegt. So stelle ich mir das schon fast vor. Gamefly ist ein Service in Amerika. Das heißt auch einen bestimmten Betrag, Abo, ich glaube $10 oder sowas. Dafür kannst du in einem Monat du bestellst dir irgendein Spiel, kriegst es zugeschickt, kannst du es so lange behalten, wie du willst. Wenn du fertig mit bist, schickst du es zurück, kriegst du es nächstes zugeschickt. Mhm. Das ist halt bei Spielen, die 60 Euro kosten neu. Du spielst einmal, also ich spiele nicht viel online, deswegen, also ich spiele nicht viel Multiplayer. Bei mir ist es meistens, ich spiele es einmal durch, dann fasse ich es nie wieder an. Ja. Und da ist mir, da wäre 60 Euro für, ja. Verlaber, da würde ich dir, also so. Ja, das kannst du vielleicht bei ein paar Spielen machen, die dann wirklich online spielst, wo du weißt, naja, okay, das spielst du länger, zum Beispiel StarCraft habe ich mir gekauft, Diablo 3 werde ich mir auch kaufen. Beste Beispiel FIFA. Das kann man auch noch nach einem Jahr spielen, oder? Ja, ich habe noch nie wirklich Fußballspiele gespielt, aber das kann ich wenigstens noch verstehen. Ja. Aber sonst, Assassin's Creed oder sowas, gut, es kostet jetzt nur noch 30 Euro, selbst bei 30 Euro. Assassin's Creed 2 hat keine lange Spielzeit, da lohnt es jetzt für mich nicht. Ne. Aber so ein Service gibt's ja hier, glaube ich, auch nicht wirklich, ne? Wie Gamefly. Es gibt halt, du kannst zum Beispiel bei Blockbuster oder gibt noch ein paar andere Services, weiß nicht, wie sie heißen, kannst du Spiele à la carte ausleihen. Das ist aber das Einzige. Und damit zahlst du da halt deinen täglichen Betrag oder wie auch immer. Ja, da bezahlst du irgendwie für 3 Tage oder 7 Euro oder sowas und das war's dann. Ja, kann ich auch zu Videobuster oder so um die Ecke fahren und mir das auch ausleihen. Ja, ist ja Videobuster online und... Ach so, das ist nur das Online, ja, verstehe, was du meinst. Ja. Also Videobuster online oder halt im Store ist genau das gleiche. Das gibt's halt aber halt nur à la carte, das sind 3, 4, 5 Tage sind und dafür bezahlst du dann 7 Euro, aber trotzdem ist halt nicht das gleiche. Ist einfach bei Gamefly. Dazu kommt natürlich auch noch, wenn dir das Spiel gefällt, schreib's hin, von wegen, ja, ich möchte es behalten, kriegst du einen reduzierten Preis, kriegst du die Hülle zugeschickt und du hältst es. Ja, ist cool. Das ist natürlich auch cool. Das macht echt schon Sinn. Also das wäre auch so ein Service. Da würde mir so Xbox hier stehen haben, allerdings leichter, also ich habe eine hier stehen, aber da würde ich wahrscheinlich noch mehr spielen, weil ich dann einfach mal, beziehungsweise, wenn du Zeit hast, kannst du spielen, du kannst das Spiel einfach so lange behalten, wie du willst. Ja. Das ist halt das Coole daran. Ja, und das wäre halt bei LaFilm genau das Gleiche. Im Prinzip, die DVDs kannst du ja auch so lange behalten, wie du willst. Kannst halt nur maximal, ich glaube, 2 DVDs gleichzeitig zu Hause haben oder sowas. Hm. Das heißt, du kannst keine neuen zugeschickt kriegen. Aber im Prinzip wäre es ja genau das Gleiche, nur dass du es halt gebündelt hättest. Ja. Ist in Deutschland leider nicht so. Ich werde es mal, wenn mein MaxDome-Vertrag ausgelaufen ist, werde ich wahrscheinlich mal LaFilm abonnieren, dann berichte ich mal, wie ich es finde. Aber das läuft noch über die eigene LaFilm-Seite und hat noch nichts von Amazon da drinnen, ne? Ich denke mal, dass es immer über LaFilm laufen wird, weil, also ich meine, Amazon war ja immer, ich weiß nicht, was für ein Prozent hat, aber die waren auf jeden Fall immer schon ziemlich groß in LaFilm drinnen. Ah, das heißt, okay, selbst wenn du bei LaFilm irgendein Abo gemacht hast, stand schon immer irgendwo klein Amazon mit drauf. Hm. Und ich denke mal, ich würde mal davon ausgehen, dass der Service so bestehen bleibt. No. Und dann eventuell, falls Netflix irgendwann mal nach Europa kommt, mit Netflix konkurrieren wird. Hm. Wäre auf jeden Fall interessant. Ja. Da wir jetzt fast schon bei einer Stunde sind, denke ich mal, ist ein guter Zeitpunkt, um Ende zu machen. Ja, alles klar. Ja, dann machen wir mal Schluss, würde ich sagen, ne? Richtig. Hören wir uns nächste Woche wieder. Jo, bis denn, ey.